nur schön langsam voran, dass kein Unglück schickt. Halten wir uns ein bisschen an, es ist wegen Übergewicht. Gott sei Dank wachsen warm, dass man rosten kann. Doch dazwischen so große Umstände sind. Eine Idee, hätte ich meiner Söhne. Fahrt von Grinzing bis zu mir daheim, ein langes Tunnel. Und es pustet recht wach mit Matratznas. Nachher kommen bestimmt mit kein Diebets Haus. Jo, ich marschier mit mein Tulli-Tullie. In der Nacht durch die Grinzinger Allee. Und der Mond leuchtet liebevoll mir an. Hör du vor mir, wo Glück an jeden Baum. Und jetzt weiß ich auch schon langsam, warum, dass ich nur wie eine Schnecken weiterkomme. Weil ich alle in Serpentinen gehen. Hätte ruhig mein Tulli-Tullie. Petrus, halt mir die Dame, bitte, sei so gut, dass mein Alte daheim nur fest schlafen tut. Sonst empfangt sie mich gleich mit einem Wasserfall. Ja, was ist denn da mal, was denn du Prinzgemahl? Ui, mein Alte, die legt mir eine Predigt hin, dass ich gleich auf 14 Tage erledigt bin. Aber heute hat's bei mir die Partie verloren. Ich bin derisch geworden, auf alle 2 Uhren. Jo, ich marschier mit mein Tulli-Tullie. Bei der Nacht durch die Grinzinger Allee. Und der Mond leuchtet liebevoll mir an. Hat umarmt mich vor glückerierten Farben. Und jetzt weiß ich auch schon langsam, warum, dass ich nur wie eine Schnecken wiederkomme. Weil ich alle in Serpentinen gehe. Hätte hoi, mein Tulli.